Zum 69. Gründungstag der DVRK veröffentlichte der Vorsitzende des Arabischen Komitees für Solidarität mit dem koreanischen Volk und Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas, Marwan Sudache, am 9. September eine Stellungnahme.